auf deinen Bach, ein Stab Vormundschaft übst du aus. In Lernen Mutters will ich mich nicht fügen, das sagte ich dir oft. Und trotzdem unternimmst du es, mich zu verkuppeln und bestellst unverhofft die Anbeterin hier zum letzten Mal. Der Kardinal heiratet nicht, noch weniger kann der Erzbischof von Mainz bankrott machen. Lass meine Mittel schmarrn, lüste aus, bin gibt er auf und denn der Kirche, dem Staat, dem Volk baut man ohne Geld. Gib mir ein Maler und sonst ein Bild, selbst wenn ein Dichter den Mund auftut, will er bezahlt sein. Verschwenden wir's nicht, kann ich getrost, wenn mich mein Hof dafür den Muttertum verkauft und auf was vorspann. Wenn ich will, mit Mutter springen auf meine Musik. Überzeugung bestellt mich zum Fürsprech. Ich glaube diese Lehren nicht wie keine anderen. Ich sehe nur, dass sie nicht ganzen, wie ein noch so starker Kirchenfürst es will. Niemand kann heute Entschlüsse fassen, ohne mit dieser Macht zu rechnen. Eine Macht von weggelaufenen Mönchen, von aufgepeitschten Bauern, unzufriedenen Bürgern. Die Kittel sind verschieden, die Meinung ist die gleiche. Das macht sie stark. Hast du denn die Folgen bedacht einer Heirat? Zur Unordnung, die schon vorhanden wird, Zerstörung sich gesellen. Die Reiche des Papstes und des Kaisers werden die Erschütterung nicht tragen. Zwingt der Geschichte euren Willen auf, die Freiheit faltet sich an eurem Hof, was in Dunkelheit anders wird erstickt. Ihr seid nicht gar so weit entfernt von Wunschbild eines lutherischen Fürsten, was euer überlegenes Handeln bestimmt, die Ahnung großer Zusammenhänge muss euch zum wenigsten das hören lassen, was die Leute vorzubringen haben. Vielleicht hast du recht, aber lass sein. Heut ist mir zuwider, mich in Brauchstand mit Parteiwirtschaft abzugeben. Es könnte sein, dass auf dem geringen Boden der Verhandlung manches erblüht, das euch erfreut. Du machst wie immer, selbst das bittere Schmack hat den harten Rat, mir stets den eigenen Willen raubt. Ein guter Rat ist es nicht wert. Lass deine Dame nur herein. Du, Ursula, konnte ich ahnen, dass er dich meinte. Auf einen Angriff bin ich nicht gefasst, bei dem so starke Streiter kämpfen. nach Begeisterung blind. Das nutzen sie für ihren Plan geschickt aus. Willst du mich glauben machen, dass du nicht weißt, was diese Heirat soll? Der Kirche wird in den schwersten Schlag ersetzen. Ist erst der stärkste Mauerstein gebrochen, stürzt euch das ganze Haus ein. Was lautere Mittel nicht erreichen, wird dir mit großer Kunst gelingen. Ein gutes Spiel, so gut die Rolle, die du übernimmst. Was wollten nicht verschichten können. Ergebnis der Unterhandlung wissen. Ihr hattet einen Anwalt, der mit der Kraft der Überzeugung warb. Ich bin bekehrt. Ich bin der treueste eurer Gefolgschaft, der glücklichste Lutheraner. Der Ordnung musste für sich unterwerfen. Treue wird mich treue halten. Demut unterweist mich in Demut. Die Kenntnis, die ich empfing, weist mich meinen Weg gehen. Den Weg der Kirche. Ich sühne, was ich versäumte, durch Schienen steigen und gehorchen. Es wird sich weisen, ob Gnade ihm beschieden ist. Du, Kapitol, magst dich umtun nach anderem Dienst. Mein Leben soll mir das eines Eremiten, als eines Bischofs sein. Die Pracht, die mich umgibt, reicht karger Einfachheit. Dem Überflusse sage ich zur Tilgung meiner Schulden, Diener der Gewinst. Geht nicht. vollende du nicht.